Und jetzt seid ihr wieder in einer Büchersendung und natürlich widmet sie sich der Buchmesse der jetzt beinahe schon vergangenen 2017. Ich möchte mich, wie gesagt, nochmal in die Welt der schönen Bücher und teilweise auch der erschütternden Bücher begeben. Nämlich, ich möchte heute zu Anfang nochmal einen kleinen Blick auf Bücher aus den Abgründen des Krieges in Syrien werfen. Gestern wurde der von mir sehr zu empfehlende Band kurzer Miniaturerzählungen des syrischen Autors Niros Malek vorgestellt, von seiner Übersetzerin allerdings nur, denn Niros Malek lebt noch in Aleppo, wo auch die Handlung der Geschichten handelt. Das unter dem Titel Der Spaziergänger von Aleppo im Weitle Verlag erschienen. Ursprünglich sind diese immer so circa halbseitigen Kurzerzählungen auf Facebook veröffentlicht. Die sind, wie gesagt, in Aleppo angesiedelt und Niros Malek ist ein Maler und Schriftsteller, der 1946 in Aleppo geboren wurde und er hat inzwischen 8 Bände mit Erzählungen und 6 Romane veröffentlicht. Die Geschichten schildern den Alltag einer Stadt im Krieg. Sie sind in Aleppo angesiedelt und sind in einer einfachen, sehr bildhaften Sprache geschrieben, die mich gerade darum auch so anrührt, weil ich inzwischen hier in Leipzig so viele Menschen aus Aleppo kennengelernt habe. Ja, wie gesagt, war zur Lesung anwesend die Übersetzerin Larissa Bender. Ich konnte sie leider nicht treffen, aber sie ist eine der wichtigsten Übersetzerinnen aus dem syrischen Arabisch. Sie hat auch den ganz guten Sammelband Innenansichten aus Syrien herausgegeben, das schon 2012 erschienen und versammelt auch viele wichtige Autoren aus Syrien zur damaligen Zeit, die Revolution damals oder den Versuch der Revolution ernst genommen haben. Ja, in diesem kleinen Erzählungsbändchen von Niros Malek, das hat 136 Seiten und umfasst 57 kurze Geschichten, führt uns Niros Malek in die Vergangenheit und Gegenwart dieses speziell syrischen Elends. Niros Malek wurde schon 1996 wegen der Veröffentlichung einer Kurzgeschichte für 2 Wochen in Einzelhaft genommen, kam jedoch dann wieder frei. Und so sieht er im gegenwärtigen Elend auch etwas, das sich über lange Zeit angekündigt hat. In den Geschichten beruft er sich immer wieder auf die Gespenster der Aufklärung, auf die Romanfiguren der europäischen und orientalischen Literaturgeschichte, auf Don Quixote und andere, aber auch auf die Kunstgeschichte, denn Niros Malek ist auch ein bekannter syrischer Maler. Neben diesen Gespenstern begegnen wir aber auch den Gespenstern der abwesenden und ermordeten Freunde des Autors, den Gespenstern der ermordeten Kinder, Frauen und Männer Aleppos. Er betrachtet die traurige, verkümmerte Alltagskultur dieser Stadt im Belagerungszustand mit den grausamen Soldaten an Checkpoints, den zerstörten Häusern und geschlossenen Cafés mit dem Blick eines Malers, der die verfinsterte Stadtlandschaft am liebsten übermalen würde. Durch die Geschichten zieht sich immer wieder so ein Abgleiten in nächtliche Albträume und erschütterte Tagträume. Immer wieder sieht sich der Autor auch selbst als bereits schon gestorbenen Schlafwandler durch ein Aleppo irren, das längst nicht mehr seins ist. Der Spaziergänger von Aleppo ist in dem kleinen Weitle Verlag in Bonn erschienen und wirft auch ein Licht auf die schwierige Situation für syrische Autoren und Autorinnen. Ich bedauere ein bisschen, dass bislang nur so wenig aus dem syrischen Arabisch übersetzt worden ist, um einen kleinen Blick auf die verhängnisvolle Vergangenheit Aleppos zu werfen, kann ich auch sehr den Roman No Knives in the Kitchens of the City, zumindest so die englische Übersetzung, von Khaled Khalifa empfehlen. Das ist nämlich ebenfalls ein Romanautor aus Aleppo, von dem allerdings noch nichts in deutscher Sprache vorliegt, außer, wie gesagt, eine kurze Erzählung in diesem schon erwähnten Sammelband Innenansichten aus Syrien. Der ist aber, wie gesagt, schon 2012 erschienen. Ins Englische sind 2 seiner Romane allerdings übersetzt. Außerdem bereits erwähnten noch der Roman In Praise of Hatred. Ins Deutsche übersetzt wäre das sowas wie Zum Lob des Hasses. Der ist nämlich im arabischen Original 2008 in Damaskus erschienen, wurde aber nach 40 Tagen verboten und ist dann nochmal im selben Jahr in Beirut im Libanon erschienen. Das Buch kann etwas sehr Wichtiges für uns tun, nämlich uns ein genaueres Bild von der syrischen Geschichte und Alltagskultur vermitteln. wie wichtig das ist, zeigen die Klischeebilder von arabischer Kultur, die ständig in den Medien wiederholt werden. Gleichzeitig beschreibt der Roman auch eine Blaupause der gegenwärtigen Konflikte in geschichtlich etwas anders gelagerter Form. Die Erzählerin im Roman ist nämlich ein junges Mädchen, das sich dem radikalen Islam zuwendet, und zwar in den frühen 1980er Jahren. Das Buch schafft es auch ganz gut, sich in die erwachsen werdende, im Buch namenlose Hauptfigur hineinzuversetzen. So gesehen ist es hauptsächlich ein psychologischer Roman, ein Entwicklungsroman, der sich insbesondere den Widersprüchen in so klar befestigten Identitäten wie den durch eine Religion befestigten widmet. Dabei ist das Mädchen durchaus den in diesem Alter üblichen Schwankungen unterworfen. Das Mädchen erzählt seine Geschichte selber, und zwar im Rückblick, wie wir später erfahren. Es erzählt nämlich die Geschichte, nachdem sie eine sehr lange Haftstrafe in einem der berüchtigten syrischen Gefängnisse abgesessen hat. Ungefähr im Jahre 1990 ist dann dieser Rückblick dieser Ich-Erzählerin. Zurückblickend tut sie auf ihre Kindheit und Jugend, und ungefähr im Alter von 12 Jahren zieht sie innerhalb von Aleppo um, vom Haus ihrer Eltern und ihrer beiden Brüder, in das Haus ihrer Tanten mütterlicherseits. Ihr Vater handelt mit Fisch und hat ein eher kleines Haus, weshalb sie gar nicht böse ist, dann zu ihren Tanten in das Haus ihres Großvaters zu ziehen, eines wohlhabenden Teppichhändlers. Geboren ist das Mädchen, wie übrigens auch der Autor, Khaled Khalifa, ungefähr 1964. Das heißt, ihre Kindheit ist so in den 70er Jahren angesiedelt, weit ab vom weniger ruhigen Süden des Landes. Da waren ja damals auch zahlreiche Konflikte in den 70er Jahren, relativ ruhig. Also ein Grund für den ruhigen Verlauf ihrer Jugend ist auch die traditionelle Abgeschiedenheit im riesigen Haus ihres Großvaters. Sie wohnt dort mit ihren Tanten Mariam und Safa und einem blinden Haushaltsgehilfen, dem alten Radwan, dessen Status nicht so ganz klar ist in dem Haus. Sein Großvater hat den obdachlosen Blinden einst aufgenommen und sich dann aber auch mit ihm angefreundet. Beschäftigen tut sich Radwan mit der Herstellung von immer neuen Parfümkreationen, die er auf dem Markt verkauft. Besonders die älteste ihrer Tanten Mariam achtet streng auf die Einhaltung der islamischen Gebote im Haus und in der Öffentlichkeit. Die etwas jüngeren Tanten Safa und die dann auch nach einer gescheiterten Ehe wieder einziehende Marwa versuchen ihr Leben ein bisschen freier zu gestalten, ordnen sich aber doch irgendwie in ihren traditionellen Haushalt ein. Das Mädchen zeichnet gern und liest viel, eine ziemlich verträumte Existenz, die sich ganz gut in die Atmosphäre dieses sehr alten Hauses einfügt und die sich auch im etwas lyrischen, verträumten Stil der Erzählung widerspiegelt. Ein Gegengewicht dazu bildet die Isoliertheit des Haushalts. Die Tanten bleiben unter sich, Männer sind mit Ausnahme des blinden Radwan meist abwesend. Ein bisschen spiegelt sich im ganzen Roman dieses Gefängnismotiv, und ein bisschen verweist das vielleicht auch auf so eine Isolation, in der sich die syrische Gesellschaft sehr lange befunden hat, über die 80er, 90er Jahre. Dann gab es kurz eine Zeit der Hoffnung, die aber dann schnell sich zerschlagen hat. Ja, ich kann euch diese beiden Autoren, die beide halt, wie gesagt, von Aleppo erzählen, sehr empfehlen. Sowohl Niros Malek, wie gesagt, mit dem Band Der Spaziergänger von Aleppo, als auch Khaled Khalifa. Aber ein weiteres Buch kann ich euch auch empfehlen, nämlich einen Comic. Und da war der Autor sogar auf der Buchmesse zugegen, nämlich gestern war er in der NATO. Und ja, der gute Kuno hat ihn interviewt, und ihr hört jetzt nochmal das Interview davon. Buchmesse, dritter Tag. Ich sitze jetzt am Stand von Hansa Verlag zusammen mit Hamid Suleiman. Er hat das Buch Freedom Hospital geschrieben, gemalt. Darüber werde ich jetzt die nächste Zeit mit ihm sprechen. Hamid Suleiman stammt aus Syrien, spricht neben Arabisch Englisch. Darum wird das ganze Interview auf Englisch sein. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem damit klar. Hamid Suleiman. Good morning. Good morning. Yeah. Nice to meet you at Buchmesse. Nice to meet you. Your book, Freedom Hospital, it's a book about the war in Syria. You lived in Syria till 2011, I think. Exactly. I left Syria like 6 months after the beginning of the revolution and the conflict in Syria. And your book, Freedom Hospital, is about the war in Syria. War life and points of view, even. Syria, it starts with peaceful protests

it hosted a lot of refugees even since the Second World War. Refugees came from Greek to Syria, and then Palestinians, and then during the war in Lebanon 2006. Now Hezbollah is engaged in the war in Syria, but all the population that supported Hezbollah were hosted by the houses that are getting destroyed by their party now in Syria, and Iraqian refugees all, and then you see that it's turning around where Syrians are refugeing, some of them are going to find their exile in Iraq. So certainly it's sad to see that the situation is becoming like this. Last year I worked with refugees. Most of them came from Syria, people from Palestine, Kurdish people, Syrian people, and they came to Germany. They don't want to come to Germany. They stay in Turkey for 1 year, for 2 years. They thought they can come back to Syria, but they don't have any hope to come back to Syria. Their houses are destroyed, their cities, their villages are destroyed. There is no hope. And actually, I don't think that the normal people in Syria don't have a chance to change the regime from Assad. Being obliged to leave your country is different from when you take the decision to leave your country. When you are obliged to leave your country, you are like a tree that was uprooted from its land and put in another land. Certainly a tree can grow new roots in the new land where it is, but the real roots that it had in its own land, the original land, you can't just undo those roots. They will existed all the time. And this is what's happening to me. I was obliged to get out of my country. I was put in another country. I didn't really take the decision. And then okay, I find myself in front of one situation, even to adapt or to die psychologically. Even, and this is not an easy choice, and not everybody can take this choice. You have your roots are always there, the beginning, your language, your family, your home, all of this. This is not something you can just forget about, something you can ignore. And at the same time, growing new roots, you will not be as solid as people who are living in this new land already. People who are here in Germany, they studied here in German schools, German universities, they just go directly to work in German system. While you are getting out from Syria, you need to learn language, you need to learn how to live, you need to learn how to go by the basics of your life, you need help to go buy your cigarettes in the beginning. And this situation really represents being uprooted and forced to regrow roots in a new country and a new environment. A lot of people can do it. A lot of people are really suffering to do it. It depends the age. The younger you are, the easier you are. It is. It's exactly like for a tree. But old tree, you can just move it from a place to a place that easily. Yes, many refugees I met in the last 2-3 years said, okay, our parents are in Syria and it's not easy for us to know that they can die every day. The parents want to stay in Syria. They lived their life in Syria since 50, 60, 70 years, and it's not easy for them to leave Syria. Yeah, their roots are totally there. Yeah. They are so deep and they are afraid. For example, my father, he doesn't want to come here, even that he can. But he will say, okay, if I come here, I will become the child and you will become the father. You will become the one who will help me to go do my papers. I will do nothing without you. And this situation is different. He is my father. He should go help me to do my papers. He should go help me to find job. He should help me to do all of this. And suddenly you find yourself, the father is becoming the child, and sometimes a young child is becoming the father. In some situations, the father is 60 and the child is 18. The child learned the language fast. Somebody who's 60, he can't learn the language. Even it's really difficult. So this situation of being afraid from being exiled when you are old, it's because your roots are deep there and it's harder for you to grow roots in the new environment. Let's talk about about your book, Freedom Hospital, again. To make this book, was it a kind of therapy for you? Like, it was a cathartic work for me, because I was, as we were discussing, that I was looking at the news, my family was inside, I was thinking of all of this, and I needed to express myself, and everybody needs to express themselves. So, like, I was working on this book by a way to communicate, to scream maybe, to show, to tell. And this was helpful for me, at least, to get this heavy weight and loads from my brain, from my shoulders, and transform them somehow to art, and transform them to a way of communication, to history. Certainly, this helped me on the mentally and psychologically. It helped me also to enter the new environment, the new society. I came to France to do a comic book in France, and like in Syria, in Arabic, we have a proverb that says somebody who will go sell water where all the water sellers sit there. So like, everybody sells water in France, everybody sells comic books, and I came to sell water there. So like, it was challenging, it was difficult. I knew that I could do it, and I did it. So it helped me in all the aspects, actually, to do this book. It was not only a need to tell people or to do a project, it was a need to remove loads from out of me. How long do you work on this book? This book took me 4 years, but I was also learning while I do it. In Syria, we didn't have any comic culture at all. No, not one comic bookshop in Syria. So, like, it was really a strange culture. I learned about it also. Like, I used to love animation, and then I started to learn that a lot of animation used to be comics, and then with internet I started to read comics on internet, and then I really loved this culture. But like, in the Arab world, it's still not developed. And actually, even like comparing to France and Germany, it's not so developed, this culture. So it was really challenging to go and learn this culture and at the same time work on the book. And I did the book in like a really stupid way. If time goes back, I will not do it this way, because like, authors generally, they start with little strips. They start with something, 2-3 pages where they can try different styles. Then they develop to something 10 pages. Then they develop to something 20 pages. Then they write 300 or 200 or even like 100 pages book. And me, I didn't know how this culture works and this industry works and how to produce. So I thought that somebody would start directly with a big story. So like, a lot of times I would just give up, because I thought, okay, I'm just getting to the top of the stairs without taking stairs one by one. I had to redo the work several times. But also, this would make me like being amateur and not knowing what am I doing somehow was also some sort of force in my practice of working and fixing with doing this project, redoing it several times. And I was also really, really, really welcomed very good by most of the editors that I tried to contact. Most of them even met me, or they sent me really good detailed feedback about the book. I had the chance in France to go to a lot of comic book festivals and to go to a lot of libraries selling comic books, making meetings with authors, with editors, and this was really being in the heart of the culture was really helpful to learn this work. On some pages that's written, like on page 68, 2 days and 176 victims later. Was this a kind of diary for you, or a kind of calendar? It is some sort of the Syrian tragedy calendar. When you are a Syrian living out of Syria, wherever you are in the world, here in Germany, you don't understand the news, but you always see this number saying, today there are 400 people died in Syria. Even if you don't understand German, you just see the number and you see it in the news, you will understand that it's like this. You go to France, it's the same. In Arabic media, are the same. And this is becoming calendar. And like, in the first year, it was like, the first month was like 30, 40 a week. Then the second, third, fourth month, it starts to become 20, 30 or 50 a day. Then it starts to become 100 a day. Then it starts to become 200 a day. And each one of those person is a person. Like the problem when we speak about about Syrians, like how I feel me, always when we speak about Syrians, it's like, okay, we have 1 million Syrian refugees in Germany, 2 million in Jordan, 2 million and a half, I don't know where, and like 300,000 dead, 500,000 handicapped, and it's always a huge masses of numbers of people, and they are not numbers, they are people, and like if you take like those 176 victims later, like each one of them is an individual who had a love story, a dream, people waiting for him at night to come back home, and he's just gone. So I, some sort of way of thinking to like, I don't know how to say this in English, but like, de rendre hommage à l'individu syrien, that it's not just mass number all the time, it's individuality. One victim is a tragedy, 1,000 victims are statistics. Exactly. And like, but even though you look at, like, for example, when you look in about history of violence, like if you look back 100 years ago, like when the Japanese went to China, they killed maybe hundreds of millions, and it was normal at that time. And like, nobody stopped them. Germany, they killed also tens of millions. Russia, the same. And there were like huge numbers of victims. And now when we look 100 years later, those numbers are reduced. They are less and less and less. And now killing one person is like, life is more valuable now all over the world, actually. And this is something that I look that it's developing all over the world. And if we go back hundreds of years ago, like you had one nation who will occupy the whole world, kill all the men in the whole continent. So like, this is relatively is developing. It's sad to see that now it's in Syria, the hugest numbers, the biggest numbers. But I believe that the individual life is becoming more valuable all over the world with better education, with better understanding. If I want, I'm afraid of for my life, I should defend the lives of others. You are a pacifist. Certainly. Great. I have a question. Do you know Friedrich Nietzsche? Of course. And now I am in Bonn University, where he studied, actually, Friedrich Nietzsche. So I am a fellow of Friedrich Nietzsche now, officially. So when I read this book, I have to thought about Nietzsche. He said, beware that when fighting monsters, you yourself do not become a monster. And I think this is written in this book. So this was by Nietzsche. Like a lot of references that I consider them, for example, me like Nietzsche, like Matisse, like Michelangelo, a lot of references here in this book, for me, they became like a world heritage. Like Nietzsche is not anymore a German figure, he's a figure of humanity, of the whole world. So like, yes, Nietzsche exists in the life of any basic Syrian or Somalian, or anyway, Matisse exists in our life. So this has become for like the collective heritage of great ways of thinking of all over the world coming to share. And this is what I believe, like cultural exchange is the goal of communicating, of developing human history. Like even now when we are speaking about the terms of newcomers here, the term of integration. So like you are saying, okay, there are newcomers coming here to Germany, they should integrate. And this is great for them and for the new community, but not for everybody from the newcomers, because some people, they are coming with culture, they are coming with handcrafts that doesn't exist today in Germany. In Syria, we had all the furniture made by hand, and it's really artisanal, great work. And this guy who spent tens of his years 10 years of his life. A guy spent 10 years of his life learning this handcraft. He comes here to Germany and says, no, you should integrate and go work in a shop because we sell, everybody buys IKEA here. So when we speak of the term of cultural exchange, I think it's more rich than integration itself, because some people, you will kill them by make them integrate in this society. Some people has great things to offer to this society that dies with integration itself. So like cultural exchange is great. And I believe that I am part of this work. I'm writing a book. I'm selling in France, Germany, England. It's going in a lot of places. I'm learning a culture that I didn't know before, the comics culture. And at the same time, like through this culture, I'm telling a story from another country. So like all of this cultural exchange makes us believe how humans are the same after all, how we can always find bases to meet each other in the same level, to communicate and get out. And like when we speak about accepting the other, it's a problem in all countries, you know. Like if a lot of Germans would come to Syria, some Syrians will go and say, become racists against Germans. It's like collective subconscious idea about thinking that our nation is the best, or our land is the best, or our color is the best. And it exists in all cultures and nations somehow. But then with culture, with books, with art, with philosophy, with history, with communication, all of those borders collapse directly when we are speaking about the same way of thinking. This is what makes us all together, culture. Yes, I think the same, because I think philosophy, humanity, or culture don't need a border, don't know borders. And I think under our skin, we are all of the same blood, and it makes a difference if you're black or white or something between. Yeah, this is why cultural exchange, it's similarities. Like in Syria, for example, speaking about art in Syria, we had Islam art, where Islam art were developed more a little bit against sculptures, because it represented, before Islam, it represented some sort of blasphemy, or like it was not accepted the symbol to the ideas of Islam itself. So okay, there were conditions that sculpture was not accepted in our culture. So did art die? No. Artists start to find other ways. They went to mosaic, they went to architecture, they went to this beautiful buildings that you see in Andalusia and Granada today. So this art developed, and now we are in our generation. We didn't have all the European art movements. We didn't have them, we didn't live them. They developed in between Rome and France and Germany. But today, all Syrian artists, Chilean artists, Chinese artists, we are continuing on the same development. Everybody's studying Van Gogh, Dali, Rembrandt, Picasso, and everybody's adding from their culture. And even if you go back to Picasso himself, Picasso, I find like one of the most great like things of his art and his career, and the way he did when he worked on the African masks, when he learned from the Russian Kubikism before people used to work on it in France. So this cultural exchange, and now we are living in globalization, where ideas are like, the moment you have an idea in your head, it becomes like it belongs to the whole world. It's not yours anymore. You make an idea. I made a photo once. It was an art photo, and directly after the attacks of November in France, and like this photo has turned the whole world in like one day. I had like millions of shares and views and everything in one day, and people are sharing my photo everywhere. And it's fast now. We can communicate faster. We can speak to each other faster. After making your book, Freedom Hospital, and after your studies in architecture, you are more an architect or you are more an artist? You come to the question of who am I, and this is a complicated question that I am looking for to find an answer for, but like I am parts of... Architecture is also kind of art. Exactly, like I am finally part, like the thing that I am, like a little part of each experience I had, a little part from living 5 years in France and long time in Syria and different countries in Arab world. I'm part of architect or illustrator or artist, and like, but who am I? This is a question that I'm still looking in the mirror, asking myself every day. What am I doing? What should I do? Should I focus on one thing? Should I keep doing all of those things? And this is like a daily question that I have. So I don't have an answer for this yet. So I have two small questions. Okay. For the end. What is your favorite person in your own book? Your favorite character? Certainly it's Yasmin, actually. When I thought about writing Yasmin, I was inspired by a lot of girls and women and ladies in Arab world. I thought that in general, there is this stereotyping that women are always victims. And in general, yes, we live in machist society, sexist society. Most women are victims. But even though this is changing, because there are a lot of women who decided to challenge and go and stand up of the society and say the fact that I am a woman in this sexist society doesn't mean that I should just obey. I should stand up, I should do, and I should lead by doing and by making. And my mother is an example about this. My mother, she's one of first women to become lawyers in Syria, and it was a difficult challenge for her to enter this career. Like here in Europe, maybe 100 years ago, it was the same conflict. A lot of people, like there is a woman in Hama, she did also a hospital like this to help everybody, Dr. Fida Horani. Then you have a lot of samples, and I know that they don't represent the whole society, but this is where fight against sexism and machism start. It starts by doing, by acting, and by resisting, by giving life when everybody is killing. For the same reason, my favorite character is Sabia. Exactly, because I couldn't present Yasmin without presenting Zahabia, because if I will present Yasmin without Zahabia, I will give that, okay, it's everybody Yasmin, and this is not true. Because Sabia is on the way to Yasmin. This is what's happening, actually. Like with the war, the thing that a lot of people re-ask, like when you are in face of big catastrophe and the shock, you will re-judge and rethink of all your values, manners, and all what you learned, because like a lot of Syrians, they used to believe that Assad is a great, happy, good father, best leader, best doctor, young leader. And they never believed that he's a dictator before. But when they saw the army killing people, or when they were bombed by this army, they know, okay, we lived all our life thinking that Assad is our father, and actually he's just killing us. And here you have like a big lie that was in your life, that you treated it as real reality, the total reality, it collapsed in front of you. And this will open for you the door to rethink of all other traditions or social heritages that you treated as reality. And this is also like a movement through development. And I think, for example, here in Germany, like it's one of the countries where are the less machism and sexism in the world. It still exists. I'm a little bit shocked. I thought that it was totally over. But why? But because this society was built by women after the war, where they didn't have men to control them. And this is also somehow happening now in Syria, or happened a little bit in Lebanon. And also like this patriarchal society, it's collapsing. When you have all the young are leaving, separating from the older generations, they are gaining their freedom to rethink about how to build their lives. And like in patriarchal societies, you have the eldest control the young by controlling women, actually, by controlling sex. So for young person, if he want to have access to sex, he should obey the eldish. And this kind of, when we speak that most of old people staying in Syria, young are coming here, then those young, some of them will come, some of them will stay, some of them will move to other countries, there will be more exchanges. This patriarchal system will collapse from the interior to represent like a new step that it's compatible with Islam and with our traditions and with our culture, which is, I find, very rich from a hand, and at the same time compatible with the new modern way of thinking of democracy and living together and freedom and all of those ideas that are coming new to our society. And this is why I always find hope that with big catastrophes there are always shocks. And this shock will develop a reaction, and this reaction will be horrible in the beginning, and with time it will become more wise and wise and wiser. We will read more, learn to listen, learn to criticize, learn to see why this society arrived here. And nobody asked this question 6 years ago, but now everybody is asking this question. Hamid Suleiman, Freedom Hospital. Thank you for this interview, and yeah, have a good time here in Leipzig. Thank you very much. Thank you. Das Lied The Fans vom Schwabingrad Ballett. Ihr befindet euch immer noch in der Die Buchmesse abschließenden Sendung bei Radio Plau. Und ja, am Freitag war ich auf der Messe draußen mit belegten Broten und viel Bier und habe mehrere linke Kleinverlage aufgesucht, die mir sympathisch sind oder die mir über die Jahre irgendwie ans Herz gewachsen sind. Assoziation A. Die sehr schönen Bücher von Luis Rufato, diesem brasilianischen Autor, vorlegen. Oder beim Verbrecher Verlag war ich, der meine Lieblingsroman-Serie Das Büro verlegt.

jetzt wollte ich noch zur wirtschaftlichen Situation. Wie kommt ihr ökonomisch zurecht? Ihr habt jetzt ja auch recht hochwertige Bücher, wie zum Beispiel diesen sehr schönen Band über das SO 36, 1978 bis heute. Also könnt ihr gut existieren oder müsst ihr viel an Bibliotheken loswerden, um überhaupt existieren zu können? Oder habt ihr auch so einen ausreichenden Leserkreis, dass ihr halt gut klarkommt? Also sagen wir mal so, da wir jetzt mit der Titelauswahl und auch der Auflagenhöhe etwas notgedrungen vorsichtiger sind, kommen wir jetzt über, so hoffe ich zumindest, über diese Klippe, die jeder kleinere, unabhängige, mittlerweile sagt man Independent-Verlag, mit zu kämpfen hat, sind die sogenannten VG Wort und VG Bildkunst Rückzahlungen. Das würde jetzt zu weit führen, aber es ist eine erkleckliche Summe, die jeder Verlag da aufzubringen hat, um diesem Gericht zu... Und das muss man wirtschaftlich mal so sagen, das verhagelt uns schon gehörig die Bilanz, weil das natürlich Gelder sind, die wir ansonsten hauptsächlich in unser Programm natürlich gesteckt hätten. Aber wir haben voriges Jahr 2016 doch Gott sei Dank sehr viele Bücher gemacht, die auf eine sehr erfreuliche Resonanz gestoßen sind. Also das SO 36 Buch über den legendären Club in Berlin, aber halt auch das Buch Damage Goods, was anlässlich von 40 Jahren Punk bei uns erschienen ist, wo so in etwa 150 mehr oder minder legendäre Platten des Punk von fast auch 150 Autoren, stimmt nicht ganz, vielleicht waren es nur 120 Autoren, weil manche Autoren auch zu mehreren Platten geschrieben haben, ihren ganz persönlichen Zugang dazu erzählt haben, was oft sehr individuell ist und aber manchmal auch so ein bisschen quer liegt zur offiziellen Musikgeschichtsschreibung und damit also quasi, wenn man so will, sowas von Punk ist, wie man es sich halt irgendwie wünscht. Ja. Das bildet ja auch einen guten Bezug zu den Anfängen im Fanzine-Bereich mit vielen Autoren. Ja. Und das wird dann auch bei uns natürlich auch als da ist jetzt, wir haben uns da auf keinen Hype oder auf so ein ewiges Jubiläumsding draufgesetzt, sondern dieses Buch hätte auch genauso gut schon, weiß ich nicht, 2-3 Jahre vorher erscheinen können. Die Idee kursierte schon länger, aber natürlich müssen wir da natürlich auch, uns auch so ein paar so PR-Dinge überlegen und haben uns halt dann für dieses Erscheinen bei 40 Jahre Punk entschieden. Das werden wir auch fortsetzen über andere Musikgenres, aber das befindet sich jetzt noch so ein bisschen in der Planungsphase. Ja, und was sind sonst eure Bestseller? Oder das Damaged Goods hat sich gut verkauft, hast du gesagt. Kannst du das so pauschal sagen? Was ist besser? Ihr habt zum Beispiel auch viele Kochbücher und Ähnliches. Die Kochbücher natürlich, das sind ja Bücher, die laufen kontinuierlich. Hm. Ja. Also das ist, das hat so seine Community, wo man ja auch, Kochbücher werden ja nicht besprochen. Kochbücher werden in Blogs erwähnt oder oder sind kleine Pressemeldungen. Ab und zu sind es auch mal ein Interview, wie zum Beispiel der Justin Moore. Da ist ja das Besondere, dass er also quasi die Hälfte des Jahres in Berlin als veganer Koch lebt und arbeitet und die andere Hälfte des Jahres teilweise mit seiner ganzen Familie, also sprich auch mit einem Kleinkind, in den hauptsächlich asiatischen Raum, südostasiatischen Raum bereist als Backpacker und dort dann mit Leuten und schaut, wie die Leute kochen, mit welchen Zutaten die kochen, was so das Besondere ist und in der Ecke der Welt, genauso im Prinzip wie hier, auch ist natürlich vegane oder vegetarische Küche Streetfood. Ja, das ist keine fancy Küche, wo man irgendwo hingeht, wo Kerzen auf dem Tisch stehen und Servietten rumliegen, sondern das ist also meistens dann in in Kaschmir war er jetzt, in Laos. Muss man mal gucken. Ich weiß nicht genau, was das nächste Buch wird, aber es wird auf jeden Fall auch aus dieser Weltgegend kommen. Mhm. Ja. Eine weitere Lesung habt ihr noch, destruktive Charaktere. Das ist doch auch im Conner Island, wird das vorgestellt. Wurde vorgestellt. Wurde schon, ja. Ist schon vorbei. Ja. Also die Grundannahme, das ist kein Buch unbedingt über Hipster, über die Länge der Bärte oder wie man sich die Bärte stutzt oder was der konsumistische Charakter des Hipstertums ist, sondern es sind sozusagen da werden die gesellschaftlichen Voraussetzungen analysiert, unter denen überhaupt so eine Kategorie wie Hipster zum Ideal oder zu einem Feindbild werden konnte. Mhm. Ist ja auch so eine Projektionsfläche, eine der Hipster. Genau. Also niemand kennt ihn genau, aber alle mutmaßen über seine Existenz. Ja. Sehr gefreut habe ich mich auch über dieses Avi Pichon, über die Geschichte vom Punk in Israel. Ich hatte den mal kennengelernt bei einem sehr schönen Kongress in Halle an der Saale. Und ja, das fand ich auch ein sehr schönes Buch. Verkauft sich das auch gut? Das ist ja sehr lange, hat sehr lange gedauert, bis es dann veröffentlicht wurde. Es war ein sehr langer Prozess. Das war ein langer Prozess, weil es halt sozusagen erst vom Hebräischen ins Englische und dann vom Englischen ins Deutsche übertragen werden musste. Mhm. Er hatte sich halt damals ausgedungen, dass halt das Original Hebräisch sei. Nun, er hätte es eben so gut in Englisch schreiben können, was bei uns allerlei vereinfacht hätte, gerade was die Übertragung betrifft, die Übersetzung betrifft. Klar, also ich meine, ich sage jetzt mal, Punk und Israel sind jetzt nicht unbedingt zwei Themengebiete, wo es in Deutschland allzu viele Leute gibt, die sich dafür interessieren. Aber die Leute, die sich dafür interessieren, von denen bekommen wir auch ein sehr positives Feedback, weil es natürlich, also Avi kann natürlich dort auch Geschichten erzählen, beziehungsweise auch mit Fakten aufwarten, die man in so einer komprimierten Form eigentlich in keinem anderen Titel findet. Er war ja selber auch aktiv als Punk-Musiker einer Anarcho-Punk-Band. Richtig, ja. Also er hat in dem Bereich, glaube ich, alles gemacht, was man machen kann, und hat halt auch lange in Berlin gelebt, hat lange in London gelebt und lebt jetzt wieder in Tel Aviv als Journalist, wenn ich mich nicht täusche, aber Ja, jetzt noch ein kleiner Ausblick. Habt ihr schon Pläne für die Herbstsaison oder für die nächste Zeit, außer dem Testcard zum Thema Kritik? Ja. Also die nächsten Veröffentlichungen, die anstehen, ist das Tourtagebuch des Musikers Frank Turner. Das wird auf jeden Fall im Mai etwa erscheinen. Dann im Sommer kommt noch ein Buch über Backpacker Kitchen von einer weltreisenden Autorin auch, einer deutschen Autorin. Im Herbst erscheint bei uns von Simon Reynolds Shock and Awe auf Deutsch. Das ist quasi, wenn man so will, die Vorläufergeschichte des Punk. Es geht um Glamour und um Glitter. Dann wird bei uns ein Buch, das heißt Bücherkisten, erscheinen. Das ist aufgemacht wie das Buch Plattenkisten. Da sind halt Geschichten nicht über die Macher und die Leute hinter der Produktion von Musik und oder Vinyl und überhaupt Musik, sondern es sind halt skurrile Buchgeschichten, die halt im ähnlichen Anteil Storybild wiedergegeben werden. Wir haben ein neues Buch von Lee Hollis, Steak Knife. Den gibt es auch noch. Ja, ganz hervorragende neue Storys geschrieben. Und dann werden noch zwei Bände in der Reihe Zwergobst erscheinen. Das eine ist quasi, wenn man so will, ein Update von Martin Büssers Buch Wie klingt die neue Mitte? Über rechte Tendenzen in der Popmusik. Was natürlich Erscheinungsjahr war ungefähr 2002. Die Sache hat sich wahrlich nicht zum Besseren gewendet. Ein Musikwissenschaftler, Kulturwissenschaftler nimmt sich jetzt die heutige Freiwill-Situation sozusagen mal zur Brust und analysiert da die Hintergründe Und es wird von Roger Behrens nochmal einen kleinen Band geben, der sich auch nochmal dezidiert zu der Geschichte der Kritik äußern wird. Ich habe garantiert was vergessen, aber so ungefähr sieht das Herbst-Winter-Programm aus. Ja. So einen kleinen Überblick haben wir schon. Ja, ja. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und hoffe, dass ihr auch weiterhin mit Lesungen in Leipzig, auch außerhalb der Buchmesse, gerne, präsent sein werdet, zum Beispiel mit dem kommenden Testcard. Genau. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Danke. Buchmesse lief Kuno auch noch ein autonomer Astronaut über den Weg, nämlich Peter Ghost, tätig im Machtwort Verlag und vermutlich der einzige scheinbar ehemalige Astronaut, der dort als Astronaut verkleidet rumlief auf der Messe, aber hört selbst. Sonntag, vierter Messetag, ich gehe durch die Halle 2 und vor mir sehe ich auf einmal den ersten oder einzigen Kosmonauten oder Taikonauten. Was mag es sein? Ich begrüße Peter Ghost, das kann ich an seinem Namensschild lesen. Peter? Was bist du? Ich bin ein Astronaut. Ich war Kommandant der Mission von Apollo 22 und somit der erste Mensch auf dem Mars. Das war eine Einzelmission, nehme ich an. Nein, wir waren insgesamt 5 Leute. Leider war bei dieser Mission so ziemlich alles schiefgegangen. Ich bin der einzige Überlebende. Peter, du hast hier einen Stand. Wie bist du mit dem Machtwortverlag verbunden? Naja, ich bin quasi der Machtwortverlag, denn ich bin nicht mehr bei der NASA und irgendwie muss ich ja meine Brötchen verdienen. Mal davon abgesehen, dass es sehr, sehr auffällig ist, wenn jemand hier mit Kostümen herumläuft, machst du das als Gag, als Comic, als Show? Oder willst du den Kids einfach nur zeigen, es gab schon andere Cosplayer? Also die Cosplay-Geschichte ist natürlich für mich ideal, dadurch, dass ich mein wahres Leben, meine wahre Identität dann ausleben kann als Astronaut. Aber dass ich hier bin, liegt schlicht und einfach auch daran, oder dass ich im Astronautenanzug hier bin, liegt schlicht und einfach daran, dass ich auch Programme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mache, wo ich Vorträge über Astronomie und über Raumfahrt halte. Und diese Vorträge, diese Programme hier ein bisschen promoten will. Und da muss man natürlich ein bisschen auffallen. Ich könnte jetzt hier auch im schwarzen Nadelstreifenanzug stehen und sagen, guten Tag, ich mache Vorträge zum Thema Raumfahrt. Dann würden alle Leute sagen, aha. Wenn ich jetzt aber hier im Raumanzug stehe, kommen die Leute zu mir, warum stehen Sie hier im Raumanzug? Ich mache Vorträge vor Kindern und Erwachsenen zum Thema Raumfahrt. Oh, das klingt ja interessant. Die Hemmschwelle fällt sofort. Richtig. Und man kommt auch irgendwo glaubhafter rüber. Also man stellt sich vor einem unbedarften Publikum, gerade Kinder, steht jemand im Nadelstreifenanzug und sagt, ich war schon mal im Weltraum. Dann sagen die Kinder, ja. Und steht jetzt jemand dort im Raumanzug vor den Kindern, Mensch, bei uns ist ein Astronaut. Mama, bei uns war ein Astronaut heute in der Schule. Die ganze Aufmerksamkeit ist natürlich auch eine ganz andere. Und das ist der Effekt, den ich dann hier auch mit dem Publikum habe. Wir sind uns ja schon einige Male begegnet, nicht erst seit heute oder seit dieser Leipziger Buchmesse. Was ich auch interessant finde, ist, du nutzt auch deinen Bekanntheitsgrad. Ich glaube, du bist ein bisschen bekannter in Dessau und Umgebung. Du nutzt deinen Bekanntheitsgrad ja auch, um über Toleranz und Weltoffenheit aufzuklären. Ist das auch so eine Verbundenheit als Kosmonaut oder Astronaut, dass man sagt, okay, wir leben zusammen auf einem Planeten, dieser Planet gehört uns allen? Wenn man aus dem Weltraum auf die Erde schaut, dann sieht man keine Grenzen, dann sieht man keine Länder, dann sieht man keine Hautfarben, dann sieht man keine Religionen, dann sieht man nur die Erde. Und die Erde ist die Heimat aller Menschen. Das ist erstmal das Primäre. Das ist meine Grundeinstellung, meine Grundhaltung. Und einige Leute müssten eigentlich mal diesen Blick von da oben nutzen können, damit denen das auch mal klar wird. Wobei ich bei vielen Leuten bezweifle, dass denen das klar werden würde. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Unabhängig davon oder in dem Zusammenhang bin ich in Dessau inzwischen auch schon als Protestastronaut bekannt, berühmt, verschrien, je nachdem, welchen Standpunkt man hat. Ich bin auf fast jeder Demo gegen rechts vertreten, mit meinem Raumanzug, meist sogar mit Gitarre. Und dann werden dort entsprechende Lieder auch gesungen gegen rechts. Die linke Seite, die findet das toll, logisch. Die rechte Seite versucht, sich lustig zu machen. Ich betone, sie versucht. Denn die Argumente, die dann kommen, so nach dem Motto, ja, wer in so einem Ganzkörperkondom rumrennt, der muss ja nicht dicht sein. Ja, ich meine, ich könnte im pinkfarbenen Tütü durch die Gegend rennen. Und das hat aber nichts damit zu tun, ob ich dicht bin oder nicht, sondern ich darf das, also könnte ich es machen. Und ich darf auch im Raumanzug rumlaufen, also mache ich das. Und wenn es die Rechten stört, ist das recht ein Grund, im Raumanzug rumzulaufen. Ich glaube, das ist generell ein Problem bei Rechten, dass sie wenig Erfahrung haben mit Kultur, dass sie wenig Erfahrung haben mit Kulturform, mit Ironie, mit Sarkasmus, ja, mit Bildung. Naja, es gibt bei den Rechten auch Leute, das muss man sagen, die sind hochgebildet. Ja, also die ganze AfD-Spitze, denen möchte ich nicht unterstellen, dass die dumm sind. Aber darum ist es halt die AfD-Spitze, weil diese Leute brauchen halt einen Führer, die handeln halt nach dem Führerprinzip. Das heißt, du hast ein paar Leute, die ein bisschen was drauf haben müssen, logisch, und der Rest sind halt Mitläufer. Und je ferner diese Mitläufer der Bildung waren, desto einfacher ist es, diese Menschen zu manipulieren. Ja, das ist meine Überzeugung. Ja, das ist natürlich richtig. Also das Fußvolk, sage ich mal, das ist sehr häufig oder kommt sehr häufig nach meiner Erfahrung aus bildungsfernen Schichten. Das sieht man dann schon bei den geistigen Ergüssen bei Facebook. Und mir hat tatsächlich mal eine Direktmandatin der AfD bei Facebook geschrieben, die hat übrigens das Direktmandat zum Glück nicht gewonnen, hat sie mir mal geschrieben, ich werde mich in Zukunft an eine neue Rechtschreibung gewöhnen müssen. Viele andere sind mir da schon voraus. Und außerdem schreibt man ja heute mit T9 und somit sind die Rechtschreibfehler gar keine Rechtschreibfehler mehr. Ich sehe jetzt gerade deinen Blick. Meine Zuschauer, Sie müssen jetzt mal den Blick sehen. Der Blick sagt alles. Schade, dass man den jetzt hier nicht übertragen kann. Aber ich glaube, Sie gucken gerade genauso. Das, was du gerade erzählt hast, willst du das auch über deinen Machtwortverlag den Leuten näher bringen? Jetzt nicht nur politisch, sondern auch das Wissen über den Weltraum. Ja, selbstverständlich. Ich nutze das eine, um das andere entsprechend zu promoten. Vor vielen, vielen, vielen Jahren ist bei mir ein Science-Fiction-Roman erschienen mit dem Titel Apollo 22. Da geht es um eine geheime Mission zum Mars. Und dieser Roman oder der Autor dieses Romanes, der muss irgendwelche Insider-Informationen bekommen haben. Denn es sind sehr viele Geschehnisse da geschildert, die tatsächlich in diesem Flug passiert sind. Woher er die Insider-Informationen bekommen hat, weiß ich nicht, verrät er mir nicht. Ist aber auch egal. So, und um dieses Buch ein bisschen zu promoten, hatte ich dann vor einigen Jahren ein Hörbuch für Kinder produziert. Und das heißt Benny das Knuddelmonster mit Apollo 22 zum Mars. Auf Grundlage dieses Buches oder dieses Hörbuches mache ich meine Vorträge vor den Kindern. Erzähle denen da also von meinem Marsflug und vermittle aber auch Wissen über Astronomie, also über die Schwerelosigkeit, über die Meteoriten, über die Planeten und so weiter und so fort. Das Programm dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde in der Regel. Eine Schulstunde. Ja, genau, das haben wir extra so angelegt. Ich hatte allerdings neulich auch schon einen Auftritt, da hat der dann 3,5 Stunden gedauert und wir mussten dann abbrechen, weil der Schulbus kam. Je nachdem, wie gut die Kinder mitmachen, kann das also auch mal sein, dass man das dann entsprechend ausdehnen. So, und weil ich nun aber den Raumanzug immer auf den ganzen Demonstrationen anhabe, hatte ich auch Kontakte zum Bündnis der Saunazi frei und zum Netzwerk Gelebte Demokratie und habe erfahren, dass da im letzten Jahr Fördermittel vergeben wurden. Und da dachte ich mir, Moment, genau da kann man jetzt die Sache mit dem Blick aus dem Weltall auch den Kindern ein bisschen vermitteln und habe ein neues Hörbuch produziert mit diesen Fördermitteln, die ich also zum Glück genehmigt bekommen habe nach viel, viel, viel, viel, viel Mühe, wo Benny das Knuddelmonster, der ja in dem ersten Hörbuch mit mir zum Mars geflogen ist, dann nach seiner Landung die Schulen besucht, um von seinem Raumflug zu erzählen. Die Kinder, die lieben ja Benny das Knuddelmonster. Und plötzlich merkt Benny in der einen Schule, ich glaube, die muss ja ganz in der Nähe gewesen sein, da wird ein Mädchen aus Syrien gemobbt, wird böse gemobbt, weil es die Sprache nicht richtig beherrscht. Und das ist für Benny das Signal einzugreifen. Und ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten, schafft er es am Ende. Oder schafft das? Ich verrate es nicht. Nein. Das Hörbuch heißt Hass ohne mich. Ein Kinderhörbuch für Toleranz und Völkerverständigung. Und es ist kostenlos gegen Portoübernahme beim Machtwort Verlag zu beziehen. Richten sich solche Geschichten wie Hass ohne mich eher an Kindergarten oder Grundschulklassen und die anderen Geschichten Apollo 22 eher an etwas ältere Kinder schon? Also mit Apollo 22 zum Mars, das geht ab 5 Jahre bis 10 Jahre so ungefähr, dass die Kinder sich davon angesprochen fühlen. Hass ohne mich, weiß ich, dass auch schon 5-Jährige das angehört haben, aber ich orientiere dann doch eher auf so ab 8 Jahre. Und der Roman Apollo 22, naja, der ist dann schon für die Größeren, also entweder für die großen Geschwister oder für die Eltern. Kommen da mittlerweile die Schulen auf dich selber zu oder musst du immer noch bei den Schulen Klingeln putzen? Ich muss leider noch sehr viel Klinken putzen, aber ich habe hier sehr viel Kontakte knüpfen können. Ich bin mal gespannt, ob sich jetzt dieses Verhältnis ein bisschen ändert, dass ich also jetzt doch mehr direkt von den Schulen angefragt werde. Was in der Vergangenheit im Einzelfall auch schon passiert ist, aber leider eben noch viel zu wenig. Und rechtzeitig zur Buchmesse ist extra auch für die Grundschulen ein Arbeitsheft fertig geworden. Das heißt schlicht und einfach mein Weltraumarbeitsheft. Und da sind auch auf der Basis der Geschichten um Benny das Knuddelmonster sind ein paar Aufgaben für die Grundschüler dort als Arbeitsblätter integriert. Also das sind Sachtexte, das sind Texte zum Deutschunterricht, zum Beispiel Lückentexte. Ein paar Aufgaben über unsere Planeten, Gitterrätsel sind dabei, Rechenaufgaben sind dabei, aber auch die Möglichkeit, sich selber mal eine Geschichte auszudenken. Und für die Kleineren sind dann Ausmalbilder oder Bastelbögen dabei. Und ich habe festgestellt, dass dieses Arbeitsheft auch von den Lehrern, die hier auf der Leipziger Buchmesse waren, sehr wohlwollend aufgenommen wird. Und ich glaube, es gibt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ein neues Unterrichtsmittel, nämlich das Arbeitsheft um Benny das Knuddelmonster. Eine Frage trotzdem noch. Die jüngeren Leute, die so als Cosplayer verkleidet sind, wie reagieren die auf dich? Denken sie, du bist ein alter Mensch, der auch mal so noch mal jung sein möchte? Oder wie ist da das Verhältnis? Sprechen sie dich an oder haben sie eher so eine Art respektvolle Distanz? Also die Cosplayer haben, oder anders, die Cosplayer, die mich nicht kennen, die sind erstmal skeptisch, das ist logisch. Alter Knacker, was will der hier? Leider gibt es ja auch in der Cosplay-Szene viele, die nichts weiter zu tun haben, als mit dem Selfie-Stick jungen Mädchen unter Rock zu fotografieren. Das sind immer so die unschönen Seiten dann. Aber sie merken sehr schnell dann, die Cosplayer, dass ich einer von ihnen bin. Dass ich mich mit ihnen auf Augenhöhe unterhalten kann, sie sich mit mir auf Augenhöhe unterhalten können. Und dann fallen in der Regel sehr schnell die Schranken und ich werde als einer der ihren anerkannt. Die Cosplayer haben da ein recht gutes Gespür für. Vor allen Dingen ist dein Kostüm selbst gemacht, nehme ich an? Ja, aber nicht von mir selbst, sondern ich habe es mir auch nähen lassen. Das gibt's leider nicht zu kaufen. Auf jeden Fall kein Stangenprodukt. Nein, ist es nicht. Allerdings, in Staaten gibt es sehr gute Replika von einem Apollo-Raumanzug. Aber mit Überführung und Zoll und so weiter, 2.500. Kennst du irgendeinen Sponsor? Nein. Das war die falsche Antwort, aber ich habe damit gerechnet. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Peter Ghost von Apollo 22. Noch viel Erfolg jetzt die letzten Stunden auf der Messe und ja, viele Schulbesuche noch. Und ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei den Hörern von Radio Blau und sage Tschüssi, bye bye, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Peter Ghost. Ja, genau, ihr hört immer noch eine Literatursendung bei Radio Blau, so viel zu den Kosmonauten auf der Messe. Und jetzt möchte ich noch auf eine neue Literaturzeitschrift verweisen, die in Leipzig seit einer Weile herauskommt, nämlich die Zeitschrift Politisch Schreiben. Da gab es zuletzt die Ausgabe Nummer 2 und die wurde am Freitag in der Bibliothek Mona Lisa zum Thema Genie wieder kollektiv vorgestellt. Die feministische Bibliothek Mona Lisa ist ja übrigens sehr empfehlenswert, wenn auch im obersten Geschoss. Man sollte nicht die Treppe hochlaufen, sondern den Lift nehmen. Aber eine sehr schöne und wichtige Bibliothek für Leipzig, die auch lange Zeit sehr bedroht war. Die Politisch Schreiben als Zeitschrift oder kurz PS ist schon eine recht dicke Zeitschrift von ca. 260 Seiten, die sich kritisch und von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgehend mit dem Literaturbetrieb auseinandersetzt. In Ausgabe 2 nun mit dem Problem Genie wieder kollektiv. Darin setzt man sich also mit Selektionskriterien im Literaturbetrieb auseinander, mit mangelnder Diversität und der Einfältigkeit von so Hypes, wie man sie eben kennt. Im konkreten Fall wird gemutmaßt, dass der Betrieb Stars oder Genies benötigt und als Reaktion darauf wird die Möglichkeit kollektiven Arbeitens am Text erörtert. Manchmal gerät für mich bei all dieser etwas gewerkschaftlich anmutenden Kritik am Literaturbetrieb das soziale Motiv politischen Schreibens, das sich ja vielleicht auch auf das soziale Auseinanderdriften der Gesellschaften in Europa beziehen könnte, aus dem Blickwinkel. Aber trotzdem ist das ein sehr vielversprechendes Heft. So viele Literaturhefte gibt es ja auch nicht mehr heutzutage, mit sehr guten Texten und kurzen Erzählungen, auch ein bisschen Lyrik drin. Und ich freue mich auch schon auf die im Oktober möglicherweise erscheinende Ausgabe Nummer 3 davon. Jetzt hört ihr noch kurz einen Exkurs der von der Lesung zum Thema Stars. Star und Masse. Ein Stern entsteht, wenn sich genügend Masse an Staub zusammenfindet, der sich auflädt und entzündet und zu strahlen beginnt. Dem Stern wird nachgesagt, dass er von sich heraus der Planeten bestrahlt werden müssen, um sichtbar zu sein und zu leuchten. Wohl deshalb wird das plötzliche Aufleuchten eines Künstlers mit der Geburt eines Sterns und mit dem Starwerden gleichgesetzt. Doch wie weit trägt diese Assoziation wirklich? Und was ist mit der Masse, die sich entzünden muss und die mit dem Stern untrennbar verbunden ist? Es ist ja kein Geheimnis, dass hinter jedem Hochpushen eine Ansammlung von Leuten steht, die daran mitwirkt. Falsch wäre es sicher, ein solches Zusammenspielen als geplant und kontrolliert anzusehen. Denn würden auch jene Akteure missachtet, die ohnehin wenig bemerkt werden, wobei ihnen die Lobby fehlt. Jene, die zu den ersten Förderinnen zählen, die ersten Entdeckerinnen, die ersten Coaches, die ersten Neugierigen, die ersten Begeisterten, die ersten, die sich über neue Impulse und über eine neue künstlerische Kraft freuen und sogar ganz egoistisch darauf beharren. In der Hysterie des Dazugehörens gibt es eben auch jene, die das nicht wollen, dazugehören. Jedenfalls nicht um den Preis einer Lagerbildung, nicht um den Zwang, dem Angesagten zu folgen und dafür den eigenen Blick für das Besondere, das nicht selten im Abwegigen zu finden ist, aufzugeben. Sie sind wichtig, weil sie einen Unterschied machen und eine Entgegensetzung darstellen, dort, wo rücksichtslos hochgepusht wird, weil System und Marktlogik es so vorgeben. Wer ein paar Jahre den Reigen der Festivals verfolgt, mit der die ermächtigten Häuser die Auswahl der angesagtesten Theaterautorinnen treffen, kann schwer übersehen, wie synchron dieselben paar Namen im Wiener Burgtheater, beim Heidelberger Stückemarkt etc. auftauchen. Und es fällt ins Auge, wie homogen jeweils das Grüppchen ist, das von Haus zu Haus gereicht wird. Regelmäßig wird aus der ohnehin überschaubaren Zahl ein Star erkoren, den die Aura der Einzigartigkeit umgeht. Falsch wäre es jetzt, dessen Talent in Frage zu stellen, sozusagen als Opposition zum chorischen Jubel. Aber problematisch ist es, wenn das neue Genie nur in einem eingeschränkten, entsprechend zugeschnittenen Radius ausgewählt und ein romantischer Verblendungszusammenhang unterlegt wird, der glauben lässt, dass es stattdessen darum ginge, dieses Genie zu finden. Den Star im weiten Kosmos. Welcher Eindruck soll entstehen? Dass von den Hundertschaften an Autorinnen, die sich mit ihren Texten an den Wettbewerben beteiligt haben, überall dieselbe überschaubare Gruppe an Leuten hervorstach, weil sie den anderen künstlerisch haushoch überlegen ist, die außerdem ganz zufällig sehr männlich ist, unter 30 und fast sozusagen rein deutsch. Für diejenigen, die wie ich lange nicht glauben wollten und es noch weniger verstanden, dass Absprachen getroffen werden, ist ein Blick auf die Hintergründe erhellend. Die wenigen staatlich geförderten Schreibinstitute benötigen, ebenso wie die, die sie leiten, ihre Legitimation, die sie über den Erfolg ihrer geförderten Studentinnen erhalten. Dasselbe gilt für die Häuser. Je besser diese beiden zusammenspielen, je eindeutiger ihre Ergebnisse ausfallen, umso klarer lässt sich dieser Erfolg darstellen. Wem nützt eine solche Politik? Zuerst den Institutionen und den Häusern und den darin mitwirkenden Akteuren. Die machen auf diese Weise ihren Macht- und Hoheitsanspruch über die dramatische Kunst und ihre frisch geborenen Stars geltend. Und wem schaden sie? Zuallererst der Kunst selbst. Ein Übel der dramatischen Kunst ist auch in der zu geringen Zahl an Förder- und Ausbildungsmöglichkeiten zu finden. Nur eine größere Vielfalt an Orten der Auseinandersetzung garantiert auch eine größere Vielfalt an Kunst. Die übermäßige Aufmerksamkeit, die plötzlich auf ein Star fällt, verändert sein Leben schlagartig und bringt eine soziale Umwuchtung, der er gewachsen sein muss. Wenn er nicht aufpasst, sieht er sich bald nur noch von jenen umgeben, denen vor allem die Nähe zur Bedeutsamkeit eines Stars wichtig ist. Je größer die Gruppe der Fans, umso schneller werden sich jene zurückziehen, denen er als Freund oder Künstler wichtig ist. Denn sie wollen von Freunden nicht plötzlich zu Fans werden. Zu wünschen ist dem neuen Star, dass noch jene Individualistin unter den Förderern in seiner Nähe bleiben, die sich stur und egoistisch auf die Kunst und damit auch auf die Seine konzentrieren. Und die ihm die künstlerische Auseinandersetzung anbieten, die er in gleicher Weise wie seine Zeitgenossin nötig hat. Ein seltenes Gut für alle. Wie sehr er die richtigen Leute um sich hat, hängt von seiner eigenen Politik ab. Die nämlich hat er von da an auch zu führen. Und mit der Politik eine Menge Psychologie. Fortan hat er nicht nur den Anforderungen seiner Kunst sich zu stellen, sondern auch dem, was von dieser erwartet wird. Mit dem Licht, das auf ihn fällt, fallen auch Projektionen auf ihn. Und er wird sich des Öfteren fragen müssen, ob auch wirklich er gemeint ist. Erfolg macht schnell einsam. Es gehört zum System der Einzigartigkeit, dass es nur einen vorsieht, der schillert. Matter. Wir verabschieden uns jetzt aus dieser Buchmesse-Sendung und auch aus der Buchmesse mit dem traditionellen Buchmesse-abschließenden Gespräch mit Wawel. Und ja, das hört ihr nun. Buchmesse Auskehr 2017. Früher gab es bei Radio Blau eine sehr, sehr gute Sendung, die hieß Kunst und Schund. Bei mir ist jetzt Schwafel, damals Macher von Kunst und Schund, und Sandra Strauß vom Glücklichen Montag, Produzentin von Leipzig von oben. Schwafel, Sandra, wie war in diesem Jahr die Buchmesse für euch? War sie stressig? War sie schön? Ich würde als offizielle Antwort guten Abend erstmal an Sandra übergeben, dann kann die offizielle Sache abklären. Hallo, also für uns war es dieses Jahr sehr, sehr gut und sehr schön, also sehr, sehr entspannt auch. Wir haben uns natürlich unsere Termine und unsere ganzen Veranstaltungen und so alles so gelegt, dass es für uns optimal ist. Also wir hatten 4 Leipzig von oben Trickfilmvorführungen und danach, beziehungsweise heute davor, hatten wir immer Signierstunden mit Schwabel am Comic-Gemeinschaftsstand und haben uns eben danach immer noch ein paar Netzwerktermine gelegt mit vielen guten Leuten und hatten dann eben so, haben wir viele Leute getroffen. Und spät aufstehen war auch dabei. Genau, genau. Also es hat ideal, für uns war es ideal. Also für uns war es sehr, sehr entspannt und sehr schön. Ihr macht auch für eure Verhältnisse einen relativ entspannten Eindruck. Also ich kann mich an die Jahre... Das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass Sandra ein bisschen entspannter ist. Also ja, die ist da auf Messen ansonsten nicht so entspannt. Und ich war sonst immer tierisch gestresst und hatte so Angstzustände und Panikattacken. Und das hat alles ein bisschen schwierig gemacht. Und seit keine Ahnung, was passiert ist, irgendwann hat es mal Klick gemacht. Und ich war jetzt echt 5 Tage, also inklusive Aufbau am Mittwoch, tierisch runtergefahren und entspannt und lieb. Und Tipp an alle, einfach außen rum gehen. Immer wenn man eine andere Halle will, außen lang gehen. Frische Luft, keine Leute und dann ist man auch wieder gestärkt, um die Andränge zu ertragen oder damit umgehen zu können, die handeln zu können. Sandra, du hast gerade angesprochen, dass euer Film, euer aktueller, Leipzig von oben, hier 4-mal gelaufen ist. Richtig. Wie waren die Resonanzen? Kamen danach noch Leute auf euch zu? Wie, vom Gefühl her, lief es besser als meinetwegen der 89er-Film, der vor 2 Jahren lief? Ich habe leider keine Erinnerung mehr dran, wie es vor 2 Jahren war und wie die Resonanz war. Es war okay, Sandra. Es war okay. Aber es war nicht so gut wie dieses Jahr. Ja, okay. Also es ist, dieses Jahr war echt, also gestern war komplett alle Sitze besetzt und wirklich nicht bloß, weil sie zwischen Programmen irgendwie, zwischen zwei Programmpunkten irgendwie dort waren, sondern weil sie wirklich sich den Film angeguckt haben und wirklich auch begeistert waren. Wir saßen jetzt gerade draußen, während Schwabe seine Karikatur machte und da kam eine junge Frau vorbei und sagte nochmal hier, oh danke, Film war ganz großartig, und die kamen, sind danach auch zu uns bei der Signierstunde an Stand gekommen und so. Also die saßen echt alle da mit offenem Mund, manche hatten Tränen in den Augen, also das war schon sehr beeindruckend. Wie war es für dich? Ich finde ja auch sehr okay, ich versuche das ja immer von mir fernzuhalten, weil ich glaube, dass mich das ja ansonsten daran hindert weiterzumachen, weil ich denke, das korrumpiert einen sonst selber und man gefälliger werden will, weil man beklatscht werden will oder sowas. Und in die Falle will ich halt nicht tappen. Und deswegen halte ich mir sowas so fern wie möglich. Also ich merke natürlich, wenn es Leuten gefällt oder wenn sie drauf angehen oder wenn sie Kritik äußern oder sowas, das höre ich mir auch gerne an. Aber ich habe da inzwischen so ein paar Techniken, wie ich das so filtern kann, dass ich zwar den das auch annehmen kann, wenn sie sich dafür bedanken oder sowas. Oder ihre eigene Begeisterung zum Ausdruck bringen, aber will das trotzdem nicht so an mich ranlassen, weil ich glaube, dass das einfach fürs nächste Projekt nicht gut ist. Weil du dann zu sehr guckst, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann wird es einfach nicht mehr so authentisch, wie es meiner Meinung nach sein muss, wenn du das so erzählen willst, wie wir es erzählen. Hast du Angst, für so eine Art, in Anführungsstrichen, Markt denn zu produzieren und nicht mehr... Ja, genau, das darum geht es. Ich will's halt, will kein Mainstream-Scheiß oder irgend sowas, so dieses, wenn du so eine Bilder produzierst mit so einer Musik, dann kannst du genau die Stimmung erzeugen. Und das ist zwar alles gut, wenn man das weiß und wenn man das als Handwerk beherrscht, aber wenn du es dann nur noch so erzählst, ist es ja auch austauschbar, was du dann erzählst. Also dann, glaube ich, geht auch die Geschichte verloren. Und deswegen ist das so eine Gratwanderung. Also ich als Produzentin habe die Angst beispielsweise überhaupt nicht bei Schwabe als Künstler und Regisseur und Drehbuchautor und Storyboarder. Die brauchst du ja dann nicht haben. Es ist auch gut, aber da weiß ich, dass Schwabe seine Sachen authentisch macht und eben nicht für irgendwas produziert oder sonst irgendwie. Und das ist ja auch das, was uns als Glücklicher Montag ausmacht. Hast du da genug Einfluss drauf als Produzentin, dass du sagen könntest bei Schwabe, das und das kommt vielleicht nicht ganz so gut, aus dem und dem Grund? Also wir reden natürlich viel drüber. Also Schwabe macht seine kreativen Sachen selber, aber natürlich ist meine Meinung da sehr wichtig und ich sage die auch immer dazu und gebe immer Feedback und so. Das ist aber sonst bei uns hat sich das alles so, ist alles so gewachsen, dass ich... Aber auch da gibt es halt tatsächlich genau diese Grenze, dass man halt sagt, okay, pass auf, jetzt geht es ums Vermarkten. Wie vermarktet man das, was wir jetzt haben? Also nicht, dass das Marketing den Inhalt bestimmt, sondern der Inhalt muss das Marketing bestimmen. Also es ist immer wichtig, die Geschichte ist das Grundlegende, wie die erzählt wird. Und danach kann man erst gucken, okay, wie kannst du jetzt die an die Leute rantragen? Also dass du halt nicht das umgekehrt machst, wie es dann eben, dann machst du Popcorn-Kino, weißt du, dann ist es scheißegal. Also dann wird es mich auch nicht mehr interessieren und ich glaube, Sandra wird es auch nicht mehr interessieren. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Um ein schlechtes Beispiel zu bringen, Iron Maiden zum Beispiel, die machen ihre Platten nur noch nach Trademarks, ja. Wo du die Trademarks hast, aber es berührt mich nicht mehr. Richtig. Es ist inhaltlich okay, aber es berührt mich einfach nicht mehr. Ja. Das ist genau das Problem, das ich halt auch habe und dadurch gehen auch viele, viele Sachen, die ich halt liebe, egal ob das eben Musik oder Film oder sonst was ist, wenn du halt merkst, die wissen inzwischen, wie man so ein Album produziert oder die wissen, wie man so einen Film produziert und das Feuer fehlt, weil sie eigentlich eine Botschaft haben, die sie unbedingt durchbringen wollen und dann sucht man halt noch nach Mitteln, wie man das eben anders erzählen kann oder sowas, was halt auch deinen eigenen erzählerischen Wert steigert, weil du ja deinen Oeuvre erweiterst und deine Fähigkeiten auch erweiterst. Also wenn das verloren geht, dann reizt mich das auch nicht mehr. Also Motorhead wäre in meinem Fall mein Beispiel. Weißt du, wenn du Maiden sagst, ich halt Motorhead, das war ja dasselbe, da wusstest du auch immer, was du kriegst. Weißt du? Also es war irgendwie immer okay. Deswegen war ich da zum Beispiel total überrascht, dass eben die Black Magic nochmal eine richtig geile Platte geworden ist, die letzte. Also die hat mich nochmal echt abgeholt. Also das hat er wieder was richtig gemacht. Also sich selber da so neu zu erfinden, indem man eben sagt, ich weiß, was ich für ein Image habe, aber das Image ist ja für die anderen, das ist ja nicht für dich selber. Also du musst da selber gucken, dass du trotzdem durch den Tag kommst und was willst du da erzählen und wie willst du das machen. Und erstmal nicht fragst, wen willst du denn erreichen, wie ist denn die Zielgruppe, sondern gibt es denn für eine Zielgruppe, wenn ich es erzähle, weil klar, wenn wir so einen Trickfilm machen, da kostet Geld, das muss irgendwo herkommen und da macht einen Haufen Arbeit und dann sagst du dir, okay, Lohnt sich denn die Arbeit? Wofür, was soll es denn dann werden? Wer will denn das gucken oder interessiert das jemanden? Aber die Entscheidung kann erst fallen, wenn klar ist, was du da eigentlich erzählen willst. Womit wir wieder bei Sandra wären, eine Messe ist ja nicht nur Ausstellung, in eurem Fall das Zeigen des Filmes, sondern auch viel Vernetzung. Könntest du Kontakte knüpfen für zukünftige Projekte, die du mit Travel oder allgemein mit dem Glücklichen Montag angehen möchtest? Ja, wir hatten dieses Jahr sehr, sehr gute Treffen und wo es wirklich um konkrete Projekte ging mit 3-4 Verlagen. Und ein größerer Verlag ist auch zu uns gekommen und möchte mit uns ein Projekt machen. Also dafür ist die Buchmesse auf alle Fälle sinnvoll. Also unter anderem auch. Ist es da für euch von Vorteil, dass ihr direkt aus Leipzig kommt, dass man euch mit Leipzig verbindet? Jetzt nicht nur mit wegen euren Filmen, sondern allgemein? Ja, also ich sehe es auf jeden Fall als Vorteil. Also wenn wir jetzt als einzigen Vergleich können wir jetzt nur mit einem Comic-Salon Erlangen kommen oder sowas. Wo du sagst, okay, selbst da ist man schon so lange vor Ort. Oder ich mache das seit 1990. Da gehörst du halt zum Inventar und wirst mit hochgestellt abends, wenn du nicht aus der Halle schnell genug raus bist. Aber ich glaube, der Vorteil ist eher, dass du dann einfach ruhiger bist und mehr Ruhe ausstrahlst, als wenn du halt irgendwie bei der Frankfurter Buchmesse, wo ich auch ein paar Mal früher mit unserem Comicverlag war, das war jedes Mal entsetzlich. Einfach, wir waren in irgendeinem blöden Hotel am Bahnhof meistens und hast dann nur Stress gehabt noch oder abends feiern gehen und dann bist du trotz besoffen und da machst du keine gute Figur und dann präsentierst du dich auch nicht besonders toll, glaube ich, und findest dann nur noch in deinem eigenen Kosmos statt. Und das da kommt auch nichts rüber, weil du keine guten Vibes einfach ausstrahlst. Also du hast nichts Positives an dir, da will keiner was mit dir zu tun haben. Und so kommst du halt aus deinem eigenen Umfeld, gehst mal hier ein paar Stunden auf die Messe, bist entspannt, bleibst entspannt und gehst dann wieder, da erreichst du definitiv mehr. Also, und da erreichst du auch die Leute und die merken auch, dass du offen bist und die auch mit dir was anfangen können. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie ist das allgemein? Kommen die Leute zu euch und sagen hier, hallo Sandra, hallo Schwabel, wir würden ganz gerne eure Filme zeigen hier auf der Buchmesse. Gibt es da Beziehungen, Kontakte? Na, hier auf der Buchmesse ist es so, dass wir immer, dass wir zur Buchmesse gehen und sagen, hier, wir würden gerne unsere Filme zeigen und da kriegen wir eben, meistens ist das immer so 3-4 Tage vorher. Also nicht mit lange geplant ab November. Wir überlegen, ob wir sowas jemals machen würden. Also wir hatten, glaube ich, jetzt wieder so 2-3 Wochen vorher angefragt, was für Buchmesseplanung echt so. Und dadurch, dass sie uns schon so lange kennen und unsere Sachen mögen, haben sie gesagt, klar, wir haben gesagt, wir möchten jeden Tag, dass unser Film gezeigt wird. Ist das irgendwie möglich? Und da haben wir 4 Termine gekriegt, die sehr cool waren, also zu coolen Zeiten. Und sonst ist es natürlich auch so, jetzt unabhängig von der Leipziger Buchmesse, dass auch Leute uns anfragen, ob sie unsere Filme zeigen können. Lasst uns mal noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was sind die nächsten Projekte, die ihr plant? Kann man da schon was äußern? Oder eher nicht? Ich glaube, plant tun wir gerade gar nichts, weil wir gerade in Produktionen sind. Es ist eine machen. Produktion. Bitte? Es ist eine Produktion. Es ist eine Produktion. Naja, parallel sind wir ja auch in Graphic Novel und Bücherproduktion. Aber hauptsächlich sind wir jetzt gerade so intensiv mit unserem 1989 Liedertrickfilm beschäftigt, dass wir so das nächste Jahr, glaube ich, erstmal nichts weitermachen können. Also das wird Anfang nächstes Jahr die Premiere geben und bis dahin sind wir so intensiv in unsere Produktion verstrickt und eingestrickt, dass das danach erst wieder wir planen können. Also es wird sich natürlich viel zwischendurch ergeben, wie das bei uns so ist. Was mir so aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir bewusst ist oder ob das nur mir so auffällt, Schwafel, du hast mittlerweile eine Metamorphose vollzogen vom Comiczeichner über einen Karikaturisten hin zum Filmemacher. Siehst du das ähnlich oder kommt mir das nur so vor? Weil du nach wie vor Karikaturen machst und natürlich auch Comics machst. Ich mach das nach wie vor. Ja, man muss sich ja auch erstmal sicher fühlen auf dem, was man da tut. Und ich fühle mich nach wie vor immer in allen drei Bereichen als Lernenden. Und ich, obwohl ich also auch Lehrender bin, aber dadurch nehme ich ja selber auch viel mit, also gerade in der Workshop-Arbeit oder sowas. Aber inzwischen kann ich mich als Filmemacher auch definieren. Also, und das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gemacht, weil ich da einfach wusste, wie viel mir da noch an Wissen gefehlt hat. Aber inzwischen habe ich halt so halbwegs Sicherheit, dass ich weiß, wie das funktioniert und wie man das da machen muss und wie man das so machen kann, dass man es auch für repräsentabel hält. Also, und das ist mir dann halt wichtig. Also die Arbeit muss ja von meinem eigenen Auge Bestand haben. Also das, bevor ich es irgendjemand anders zeigen kann. Und das hat sich dann erst so über die Jahre ergeben. Das ist mit Karikatur genau dasselbe. Und da bei Karikatur glaube ich tatsächlich, dass man wirklich echt Jahre braucht, um erstmal halbwegs so die Ecken und Kanten zu kennen, die man alle abgehen kann und die man am bestenfalls weglässt, weil es einem selber nicht liegt oder sowas. Das ist mit Comics genau dasselbe, dass du da, das ist da eine Meisterschaft zu erreichen, da muss man einfach sich einen Haufen Zeug aufhelfen und auch durch Try and Error ganz viel lernen, dass man eben merkt, okay, das funktioniert nicht und so kann man das machen, so kann man es nicht machen. Und gerne alle Tipps von allen anderen mitnimmt, aber um Gottes Willen eben nicht daran glaubt, was einem alle erzählen, das kannst du nur so und so machen. Also immer wenn ich das höre, dann weiß ich, das muss ich direkt, genau das Gegenteil davon muss ich probieren, weil offensichtlich ist das die Lösung, die halt immer gescheut wird, weil es halt entweder Arbeit macht oder weil es Mut erfordert oder sonst was. Aber ich mache das ja vor allem, weil es mir Spaß machen soll. Also wenn es keinen Spaß mehr macht, dann kann man es auch lassen. Hattest du schon mal Selbstzweifel? Ich habe jeden Tag jede Menge Selbstzweifel. Ich bestehe zu 99% aus Selbstzweifel. Der Rest ist Sonnenbrille. Ich hätte jetzt eine komplett andere Antwort erwartet. Nein, auf keinen Fall. Also die Selbstzweifel gehören dazu, weil die ja auch eine Selbstüberprüfung mit sich bringen. Im besten Fall. Also dass man eben nicht ohnmächtig sich den Selbstzweifeln ergibt und sagt, ja, ihr habt alle gewonnen, ich bin scheiße und das ist alles schlecht, was ich mache, sondern dass man sagt, okay, das hier ist verbesserungswürdig, wie kriege ich es denn hin? Also insofern nutze ich die Selbstzweifel auch einfach dazu, bessere Sachen zu machen oder Sachen zu machen, die ich selber besser finde und die, wo ich denke, das funktioniert besser, das kann cooler sein. Gerade im Hinblick auf deine Arbeit als Karikaturist äußern sich Selbstzweifel im schlechtesten Fall, indem bei dir im Kopf so eine Art innere Schere angesetzt wird? In Bezug auf die Inhalte deiner Karikaturen? Nö, also eine innere Schere hat man mit Sicherheit immer. Die wird ja anerzogen, aber genau diese Erziehung zu verlieren, ist eigentlich das Ziel des Erwachsenwerdens, dass man sich von solchen Ummantelungen, die man mitbekommen hat in seiner Kindheit, dass man sich von denen befreit und dann die eben einer Selbstüberprüfung unterwirft und dann sagt, okay, wozu waren die denn da? Waren die jetzt bloß dazu da, das kleine Ich zu schützen oder waren die jetzt da, weil das die Ängste deiner Erzieher waren oder deines Umfeldes? Und dafür ist das alles gut, aber ansonsten habe ich dann nur Scheren, wenn es mir, aber das sind dann persönliche Geschmäcker. Also ich gestehe jedem anderen Künstler zu, dass er machen kann, was er will, weil ich natürlich im Umkehrschluss erwarte, dass es mir auch zugestanden wird, also was ich halt unter Freiheit verstehe oder unter persönlicher Freiheit, dass die aber eben auch eine Verantwortung mit sich bringt. Und da habe ich eher Scheren bei Karikatur zum Beispiel, bei Themen, wo ich nicht so schnell draufhauen will, wenn alle sich sicher sind, dass da ist der Schuldige und dass da ist der Täter, dann sofort noch hinterher schießen. Also da lasse ich dann immer die Finger davon und warte erst mal eine Entwicklung ab und gucke mir das nach 2 Tagen nochmal an, was ich da getan hat, ob das tatsächlich so ist. Also da habe ich eher eine Schere. Ne? Eine Schere, das hier zu hektisch zu reagieren, bloß weil man denkt, man kann jetzt für 15 Euro mal schnell noch eine Karikatur verkaufen. Sandra, du arbeitest ja schon seit einigen Jahren mit Schwabel zusammen. Könntest du dir vorstellen, noch andere Künstler zu betreuen oder ist das Nein. so intensiv? Das ist ein ganz klares Nein. Also Glücklicher Montag und Schwabel, also und ich als Produzentin. Gehofft, dass du dich mal ein bisschen öffnest zur Welt, weißt du? Ich öffne mich sehr der Welt. Ich lerne jeden Tag ganz, ganz viele Leute kennen und wir haben auch ein riesengroßes Netzwerk. Aber nicht für andere Künstler, also das ist schon so sehr verankert, dass das steht für mich auch als Frage. Ehrlich mal, ich kann das jetzt auch nicht als betreuen, also das ist ja wie betreutes Wohnen oder mit dem Bus abholen, so ist es ja auch nicht, ich bin ja nicht irgendwie... Ja, betreuen, das habe ich gar nicht so verstanden. Ich bin ja nicht geistig oder körperlich benachteiligt oder sowas, sondern bringe halt Inhalte und die müssen dann ausgewertet werden. Und dafür gibt es halt ganz einfach eine personelle Trennung, wer was macht. Also Und es wechselt ja bei uns, unsere Funktionen wechseln ja auch immer. Einerseits bin ich Produzentin und Geschäftsführerin und im Workshop bin ich der Hilfsassistentin. Das ist ja immer so unterschiedlich. Die Frage als solches war von mir so angedacht, wenn jetzt neue junge Künstler kommen und sagen, okay, ich finde das, was Favel macht, gut, ich möchte Ähnliches machen, könntest du mir dabei unter die Arme greifen, könntest du sowas noch leisten oder ist die Arbeit mit Favel, mit dem glücklichen Montag, jetzt schon zu intensiv, zu zeitintensiv? Na, ich konzentriere mich ausschließlich auf diese Arbeit. Und natürlich, ich bin ja in ganz vielen verschiedenen Vereinen. Da würde ich natürlich junge Künstler dann auch mit unterstützen und sagen und auch Tipps geben. Und das macht der Schwabe in Workshops ja auch, genau. Aber so, dass wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt noch einen anderen Künstler mit in unser Studio rein und bringen sein Buch raus oder machen seine Filme. Das steht für mich persönlich als Produzentin außer Frage. Wenn natürlich ist ja jetzt auch nicht so, dass wir es noch nie probiert hätten. Also, aber ich habe es halt während des Comic-Verlages gemerkt, wo ich ja als Verleger auch viel getan habe und gearbeitet habe und ergo die Position von Sandra ja auch kenne. Und weiß ich nicht, man muss sich wirklich tatsächlich entscheiden. Denn momentan ist bei mir der Output so groß, dass man sagt, im Moment machen wir das. Also was soll's. Und neue Trickfilmer anlernen immer gerne, aber ihre eigenen Projekte, die können sie dann gerne bei uns unter Absprache halt so machen. Und wir gucken auch gerne mal drauf. Aber da jetzt noch einen Geschäftszweig draus zu machen, in Anführungsstrichel, das bringt momentan einfach nichts, weil wir ja wissen, wie intensiv das sein muss. Und das können wir ganz einfach nicht leisten. Also das kann auch einer alleine nicht leisten. Und wir wollen aber unsere Firma jetzt auch nicht so weit aufbauen oder ausbauen, dass wir das leisten können, weil dann hängt so ein riesen Rattenschwanz wieder dran. Das haben wir alles schon mal gehabt irgendwie. Das stellt nur unzufriedene Leute her. Also das. Aber es stimmt, insofern machen wir Nachwuchsförderung oder so, also und Leute anlernen, junge Künstler anlernen, junge Trickfilmer und so und Illustratoren, das machen wir ja. In Verbindung mit unseren Filmen und aber auch sonst durch unsere Workshops und alles. Welche Tipps, welche Hinweise könntet ihr jungen Leuten geben, die denken, dass Comiczeichnen, Karikaturen zeichnen, was für sie wäre? Welche Fehler sollten sie nicht machen? Oder seht ihr das eher so wie Lemmy? Macht euch eure eigenen Fehler, daraus lernt ihr eh noch ein bisschen mehr? Auf keinen Fall über andere Leute hören. Ganz einfach. Auch nicht auf mich. Und jeden Tag das tun, was du wirklich tun willst. Also tatsächlich eine Selbstdisziplin sich aneignen. Weil nur damit schaffst du es. Also weil das bisschen Talent, das man halt hat, das schafft man halt nur, indem man dann noch sehr arbeitsintensiv daran arbeitet und damit was anfängt. Und jeden Tag begreift, dass der neue Tag eine neue Chance ist. Also gerade bei der Karikatur lernt man das halt ja auch, dass die Arbeit von gestern ja wurscht, ob die jetzt gut war oder nicht gut war. Oder wenn man sich nach 2 Tagen nochmal anguckt und sagt, naja, hier hättest du noch was machen können. Ja, kannst du in der nächsten machen. Dass man halt aus dieser schlechten oder negativen Art der Selbstzweifel eben positive Selbstzweifel macht, die man nutzen kann, um sich halt fortzuentwickeln. Also, und da stehe ich natürlich auch mit Lemmy. Das ist klar. Ja, mach deine eigenen Fehler, denn sind wenigstens deine. Also. Denn zum Abschluss nochmal eine Frage, die ich selber so peinlich finde, dass ich überlege, ob ich sie wirklich stellen soll. Ich mache es aber mal trotzdem. Du hast ja schon relativ viele Comics geschrieben, Comicfiguren erschaffen. Ist mal irgendjemand zu dir hingekommen, auch weil du selber Tätowierungen hast, wie man auch im Film Leipzig von oben sehen kann, und hat gesagt, hier Schafel, guck mal, ich habe mir einen Schweinevogel oder ich habe mir Iron Dove tätowieren lassen. Kam da schon mal jemand zu dir oder hat dir jemand ein Bild geschickt? Ja, das gibt's. Ja, natürlich gibt's das. Ja. Das ist natürlich die hohe Form des Kompliments, würde ich mal sagen, wenn sich das jemand hackt. Also auf jeden Fall, also klar. Freut man sich da mehr oder fühlt man sich da eher so peinlich berührt? Das müssen Sie selber wissen. Also ich finde es cool, aber jetzt, dass ich jetzt rumrenne, sage ich, muss nie mehr arbeiten, weil da hat sich einer einen Schweinevogel gehackt, würde ich jetzt nicht behaupten. Also weil, keine Ahnung, ja. Ich weiß ja, wie ich zu meinen eigenen Tätowierungen stehe. Insofern, also eher ambivalent, sage ich mal so. Weil ich auch weiß, dass ich nicht bewertet werden möchte. Insofern möchte ich auch nicht andere bewerten. Insofern sage ich, ist ganz gut, wenn du manchmal auch ein langes Shirt dabei hast. Und dann ist es viel schöner, wenn man die Leute von einer Denke überzeugen konnte und danach sein langärmliches Shirt auszieht. Die dann ganz geschockt sind, dass sie jetzt jemanden respektieren, den sie vom Aussehen her gar nicht akzeptiert hätten. Das finde ich eigentlich immer das Schöne. Oder? In diesem Sinne bedanke ich mich bei Schwafel und bei Sandra Strauß. Ich denke, man sieht sich spätestens im nächsten Jahr auf der Buchmesse wieder, aber wahrscheinlich werden wir uns, weil ihr auch in Cannabis euer Büro habt, über den Weg laufen. Vielen Dank euch beiden und ja, viel Spaß bei den nächsten Projekten. Dankeschön, vor allen Dingen danke an dich. Danke.